BR Klassik Horizonte Studio für Musik. Und unser Thema in den Horizonten sind heute die neuen Medien. Neues Hören, neues Komponieren, neue Musik. Eine Sendung von Christine Amme. Man stelle sich folgende Szene vor. Ein Physiker und Musikphilosoph tritt vor eine versammelte Runde geladener Komponisten. Er hält einen Vortrag über die Digitalisierung der neuen Musik. Darin untersucht er, welchen voraussichtlichen Einfluss digitale Computertechnologien auf die neue Musik haben werden. Im Zuge dessen vergleicht er die neuen technologischen Möglichkeiten für die zeitgenössische Musik mit denen eines Schachcomputers, der scharfsinnig ist und besser spielt als viele Menschen. Die zuhörenden Komponisten sind entsetzt und irritiert. Sie reagieren fast alle ablehnend. Es ist das Jahr 2009, als dem Physiker und Philosophen Harry Lehmann genau das passiert. Er spricht auf der Frühjahrstagung der Darmstädter Ferienkurse, einem Treffpunkt für Akteure der neuen Musik, bei dem, nach Eigenauskunft, zeitgenössische Musik immer wieder neu gedacht, neu gehört und auch in Frage gestellt wird. Alles, so liest man auf der Homepage der Ferienkurse, dreht sich hier um die Musik unserer Gegenwart. Wie wären dann aber die Reaktionen auf Lehmanns Gedankenexperiment zu verstehen? Oder anders gefragt, welche Gegenwart ist hier eigentlich gemeint? Genau darüber reden in der kommenden Stunde besagter Philosoph Harry Lehmann, der Komponist Johannes Kreidler und der Sounddesigner Anselm Venezian-Nils. Zu Beginn eine markante These von Harry Lehmann. Musikhistorisch glaube ich, dass diese Zäsur, die wir heute sehen mit den neuen digitalen Technologien, dass die eigentlich nur vergleichbar ist mit der Erfindung der Notenschrift von vor 1000 Jahren durch Guido von Arezzo. Es entsteht tatsächlich ein neues Medium der Komposition, was dazu führt, dass die Art und Weise, wie Musik produziert und rezipiert wird, sich nochmal grundlegend ändert. Es gibt eine technologische Revolution, das ist unmöglich, dass die einfach spurlos an der neuen Musik vorbeigeht. Das findet auch Johannes Kreidler, der in Berlin lebt und immer wieder auffällt durch seine gesellschaftspolitisch engagierten Kompositionen und Performances. Es bietet einfach wirklich ganz tolle Möglichkeiten, das Komponieren am Computer. Eben im Verhältnis, wenn man sieht, dass natürlich elektronische Musik auch schon vor den Computern existiert hat, aber früher hat ein Studio eben Millionen gekostet und man musste schon ein Auserwählter sein, dass man da auch mal ein paar Stunden drin arbeiten durfte, während man jetzt eben dieselben Möglichkeiten für ungleich weniger Geld selber zu Hause hat. Und das andere ist eben auch, dass Computer nun mal gesellschaftliche Realität sind. Selbst wenn ich jetzt selber meinetwegen vielleicht Computer nicht mögen würde, müsste ich mich meines Erachtens trotzdem damit auseinandersetzen, dass das allermeiste Hören in dieser Welt ist ein Hören aus Lautsprechern und ein Hören von Computerklängen. Und da ich der Überzeugung bin, dass Kunst irgendwie ihre Zeit reflektieren soll, muss ich mich schon allein deshalb auch damit beschäftigen, mit Computermusik. Auch der Sounddesigner Anselm Venezian-Nils arbeitet mit Computern. Im eigenen Studio in Berlin-Kreuzberg entwickelte er gemeinsam mit seinem Kollegen Karl Schilde im letzten Jahr ein Konzept, um das soziale Medium Twitter zu vertonen. Das Projekt nennt sich Tweetscapes. Auf der gleichnamigen Homepage kann man seither live und in Echtzeit rund um die Uhr die Verwandlung von Twitter-Nachrichten in Klänge und Bilder verfolgen. Es gibt viele Leute, die sich dem versperren, also sich überhaupt mit der ganzen Digitalität einfach unvoreingenommen zu beschäftigen und das als Medium zu verwenden. Das wiederum kann ich nicht wirklich verstehen, weil es ist nun mal einfach das, was uns umgibt. Also die Welt hat sich nun mal verändert in den letzten Jahren und sie ist jetzt nun mal sehr viel digitaler geworden. Facebook ist völlig normale Lebenswirklichkeit für einen Großteil der Weltbevölkerung geworden. Wenn man nicht mit diesen Dingen Kunst macht und Projekte macht, die einen halt umgeben, dann wundert mich das schon so ein bisschen. Also wenn man es überhaupt generell sagt, interessiert mich überhaupt gar nicht, weil es ist nun mal einfach Fakt, dass es dazugehört. Soziale Medien, Computer und Internet gehören heute zum normalen Leben dazu. Für deutsche Schüler ist das eine Alltagsweisheit. Unter den Komponisten zeitgenössischer Musik hingegen gibt es keinen Konsens über die Bedeutung digitaler Medien. Längst nicht jeder hält sie für unverzichtbar. Manch einer, wie etwa der Komponist Klaus-Steffen Mahnkopf, sieht durch digitale Musikprogramme gar Sinnzusammenhänge, ja das musikalische Subjekt verschwinden. Kunstlos sei das Ergebnis, wenn man zum Beispiel mit Abspielprogrammen arbeite. Fort der Eros der Musik, wie Mahnkopf formuliert. Doch ist das Komponieren am Computer tatsächlich und eindeutig weniger kreativ als dasjenige mit Bleistift, Radiergummi und Papier? Für den Philosophen Lehmann ist etwas anderes entscheidend. Die digitale Revolution stellt nun in vielen Bereichen technologische Alternativen bereit, die vielleicht nicht genauso gut sind oder auf die man heutzutage noch despektierlich hinabschaut. Der entscheidende Punkt ist aber, dass diese Alternativen überhaupt existieren. Also man kann eben heute als Komponist sich sein Notenmaterial auch selbst herstellen. Indem man selber programmiert zum Beispiel. Dazu gehört einiges an Wissen und ja, sicherlich auch an Kreativität. Johannes Kreidler und Anselm Nils erklären, was sie da eigentlich tun. Wenn ich am Computer komponiere, dann bedeutet es für mich erstmal, dass ich eigentlich dafür die Software programmieren muss. Und das tue ich auch tatsächlich schon seit einigen Jahren, dass ich mir meine eigene Kompositionssoftware programmiere, die wächst und wächst und wächst. Und es ist sozusagen schon dann die halbe Miete, könnte man sagen. Und das sieht dann folgendermaßen aus, dass ich am Bildschirm quasi Noten schreibe, die kann ich mir dann auch gleich anhören. Da habe ich eine riesige Datenbank von hochwertigen Instrumenten-Samples mit eigentlich fast allen erdenklichen Klangmöglichkeiten der heutigen Instrumente. Und ja, ich setze da dann zusammen und dann lasse ich auch den Computer selber komponieren. Also, dass ich nur eine bestimmte Vorgabe gebe und er schreibt mir dann gleich 1000 Töne. Dann ändere ich daran wieder irgendwas von Hand. Der Computer ist halt immer so musikalisch wie derjenige, der ihn programmiert hat. Und Computer ist halt zunächst mal einfach ein Mittel, so wie wenn ich jetzt sagen würde, ich mache was aus Ton. Ich kann da eine Vase draus machen oder ich kann da eine Statue draus machen. Ich kann aber auch einen großen Haufen Ton hinlegen. Und genauso gut kann ich mit dem Computer alle möglichen Sachen machen. Einige davon sind totaler Unsinn, andere sind, kann ich dann als Kunst definieren, wie ich lustig bin. Ich kann damit halt machen, was ich möchte. Das ist irgendein Medium. Einerseits ist es eine total tolle Sache, finde ich, dass halt das alles in Form von Datenbanken, Presets, Samples, dass alles schon irgendwo da ist und man sich einfach irgendwas greifen kann und damit was machen. Klar, da kommt natürlich eine ganze Menge Unsinn bei raus, aber es kommt halt auch eine ganze Menge Unsinn bei raus, wenn jeder einen Stift in die Hand nehmen kann und ein Bild malen. Machen ja auch alle Leute. Und die einen betreiben das halt ein bisschen intensiver und da kommt dann irgendwie was Spannendes bei raus. Andere Leute setzen sich halt mal eben so hin und malen das Bild und dann ist es halt dementsprechend auch nicht besonders interessant, was hinten rausgekommen ist. Computer, die Digitalisierung, das Internet mit all seinen Spielarten von Blogs über soziale Medien bis hin zu Videoplattformen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Sie prägen nicht nur unseren Alltag, indem wir E-Mails schreiben, eigene Texte und Bilder in die weite Welt hinaus bloggen oder den Begriff E-Player googeln, den Philosoph Harry Lehmann gleich in die Diskussion einbringen wird. Die technischen Entwicklungen verändern auch die neue Musik. Nur wie genau? Das ist eine Frage für den Philosophen Lehmann. Zunächst einmal würde ich sagen, dass die neue Musik also eine sehr anspruchsvolle Kunstform ist. Sie ist sehr voraussetzungsreich. Sie ist vor allen Dingen sehr institutionell voraussetzungsreich. Also man braucht Musikhochschulen, um diese Komponisten und Musiker ausbilden zu können. Man brauchte bislang jedenfalls Musikverlage, damit das Notenmaterial gedruckt wurde. Und man brauchte vor allen Dingen Aufführungen, also Musiker, Konzertsäle, Opernhäuser, also eine sehr anspruchsvolle Infrastruktur. Und das sind so die drei wesentlichen institutionellen Säulen von neuer Musik oder auch von klassischer Musik. Hinzu kommen vielleicht noch die GEMA oder die Rundfunkanstalten. Und diese Institutionen haben mehr oder weniger auch die Zugangsmöglichkeiten zu dieser Kunstform definiert. Die Digitalisierung eröffnet abseits jener etablierten Institutionen andere Möglichkeiten. Etwa was die Produktion und die Verbreitung von Musik angeht. Johannes Kreidler erlebt genau diese Entwicklungen im täglichen Arbeiten. Früher war man viel mehr darauf angewiesen, auf Verlage, auf Rundfunkanstalten, auf Festivals. Und jetzt ist es doch möglich, dass man zumindest mit Soundfiles im Netz und mit Partituren als PDF-Datei oder so das einfach so schon mal verbreiten kann, theoretisch. Das heißt natürlich noch nicht, dass es auch auffällt. Die Schwierigkeit ist natürlich auch, Leute dafür zu interessieren, was man macht. Und wo muss man da dann wiederum Strategien entwickeln? Und Geld verdienen ist natürlich viel schwieriger geworden. Das ist einfach so, das ist ganz logisch, wo es natürlich viel mehr Akteure auf dem Markt gibt, ist natürlich viel mehr Konkurrenz und weniger zu verteilen und eben auch weniger Einnahmen, weil wiederum Musik umsonst kopiert werden kann. Das ist einfach so. Das ist dann tatsächlich der Preis dieser Errungenschaften. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass unterm Strich die Bilanz positiv ausfällt, also die ganz allgemeine Bilanz, aber die Geschäftsbilanz, die monetäre, die leidet darunter, derzeit zumindest. Da gibt es nicht diese ganzen Kämpfe um Urheberrecht und neue Vergütungsmodelle. Das ist sehr schwierig. Ich habe dafür auch nicht die Patentlösung, aber unterm Strich bin ich der Ansicht, ist die Entwicklung in den letzten 15 Jahren zum Besseren gelaufen. Man kann vieles, was bislang eigentlich nur Geheimwissen war und was man sich an Musikhochschulen aneignen konnte, dieses Wissen kann man im Internet finden, unter anderem eben auch auf Blogs, auf Websites, zum Beispiel eben die neuen Spieltechniken. Man kann überhaupt Einspielung von neuer Musik und Aufführung sich im Internet anschauen und herunterladen. Und man kann, das ist auch noch eine wichtige Sache, die Partituren sich zumindest provisorisch mit E-Player-Technologien oder virtuellen Orchestern anhören, was eben auch eine starke Veränderung mit sich bringt, denn damit kann erstmals in der Geschichte Musik, die für klassische oder alte Instrumente komponiert wurde, hörbar gemacht werden, bevor sie aufgeführt wurde. Und all diese Veränderungen in diesen verschiedenen institutionellen Bereichen führen dazu, dass die Zugangsbarrieren zu dieser Kunstform neuer Musik abgeschwächt werden. Man kann das eine Art Entinstitutionalisierung nennen, was nicht heißt, dass die Institutionen aufhören zu existieren, sondern dass sich ihre Rolle und ihre Funktion ändert. Das heißt, sie können nicht mehr als ein passiver Filter einfach funktionieren, die so wie ein Torwächter bestimmen, wer Teilnehmer ist und wer nicht Teilnehmer ist, sondern es ist eher so, dass sie jetzt zu aktiven Filtern werden, dass sie bestimmen müssen, und zwar im Nachhinein, was gut und schlecht ist. Bestimmen, was gut oder schlecht ist. Zu Zeiten, wo selbst Profis im Blindtest kaum mehr zwischen einem virtuellen und einem herkömmlichen Orchesterklang unterscheiden können, wie Harry Lehmann meint, ist das gar nicht so leicht. Der technische Fortschritt macht selbst das Samplen erweiterter Spieltechniken möglich. Also das Aufnehmen und Abspeichern von Geräuschen und Tönen abseits der traditionellen Spieltechniken, wie man sie vom Sinfonieorchester kennt. Komponisten können sich ihre Werke schon vor der Aufführung in immer besserer Qualität anhören oder sie ins Netz stellen. So wie Johannes Kreidler das regelmäßig macht. An die 70 Videos von Stücken und Vorträgen des Komponisten finden sich auf dem Videoportal YouTube. Sein Stück Charts Music, eine Vertonung fallender Aktienkurse in ironischen Wohlfühlmelodien, wurde dort mehr als eine 500.000 Mal angeklickt. Kreidlers Komposition in Hyper Intervals hingegen findet sich nicht auf YouTube. Dafür aber jetzt hier ein Ausschnitt. Digitalisierung verändert den Klang neuer Musik. Unzählige Sample-Dateien laden zum Spielen am Computer ein. Klänge lassen sich immer wieder neu, immer wieder anders zusammenmischen. Kritiker wie der Komponist Klaus-Steffen Mahnkopf bemängeln die Technikgläubigkeit digital arbeitender Komponisten. Fortschritt verenge sich auf ein technisches Verfahren und rein technizistische Konzepte. Ein Vorwurf, der bei Kreidler und Nils ins Leere greift. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass es Arbeiten gibt, die doch über das rein Klangliche hinaus recht eben zumindest mit Bedeutung, mit Semantik arbeiten, mit Themen, die doch das rein Akustische vielleicht übersteigen. Aber ich bin eigentlich doch generell der Ansicht, dass Musik irgendwo immer eben nicht abstrakt ist, sondern einen Platz hat in der Welt. Ich mache einfach nur noch Projekte, die noch keiner vorher gemacht hat. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und, wie ich das früher häufig mal gemacht habe, mich an den Computer setze und sage, so, ich mache jetzt einfach mal Musik, ohne großes Konzept, also einfach nur so, weil ich Lust habe, Musik zu machen, das funktioniert nicht mehr. Also da ist tatsächlich der Überfluss so dermaßen riesig, was man alles machen könnte und was vor allem alle anderen schon gemacht haben. Und in den frühen 2000ern gab es noch so ein bisschen ein paar neue Synthesetechniken irgendwie und ein paar Sachen, die irgendwie spannend waren. Und seitdem hat sich dann aber jetzt auch langsam erledigt. Also ich habe das Gefühl, jetzt kann man halt wirklich alles machen, was man will mit dem Ding. Und jetzt kommt es nur noch aufs Konzept an. Also es kommt nur noch darauf an, dass man wirklich eine gute Idee hatte am Anfang und sich einfach hinsetzen und irgendwie mal ein bisschen drauf losschrauben und hoffen, dass man einen tollen neuen Sound entdeckt. Das kann man wirklich vergessen. Der Philosoph Harry Lehmann liefert den theoretischen Unterbau hierzu. Die Ausgangsüberlegung ist eigentlich, dass schon das all diese sogenannten Materialfortschritte ausgeschöpft sind. Das gibt natürlich immer noch Dinge zu entdecken. Der Punkt ist aber, dass man nicht in der gleichen Radikalität, wie das in den letzten 50 Jahren der Fall gewesen ist, diesen Materialfortschritt nochmal verlängern kann, sondern man kann im Prinzip nur einmal das tonale System sprengen, man kann eigentlich nur einmal das Geräusch, das Alltagsgeräusch zur Musik erklären, man kann nur einmal die Stille als Musik zur Aufführung bringen. All diese radikalen Schritte sind ausgeschöpft. Was bedeutet das nun aber konkret für die Szene der neuen Musik? Es ist also ein Dilemma der Komponisten und auch der Orchester und Ensemble selbst, mit dem sie konfrontiert sind. Und wie gesagt, sie müssen, ob sie wollen oder nicht, diesen emphatischen Kunstanspruch irgendwie einlösen von der Gesellschaft, die sie ja subventioniert und sponsert. Und deswegen glaube ich, dass die einzige große Alternative ist eigentlich eine gehaltsästhetische Orientierung. Also dass tatsächlich die avanciertesten Kompositionstechniken mit avancierten Konzepten in Zusammenhang gebracht werden, die nicht nur Musikkonzepte sind im engeren Sinne, also Konzepte, die die Art und Weise des Komponierens betreffen, sondern die auch zu Orientierungsproblemen der Gesellschaft Stellung nehmen, aber in einer künstlerischen Weise. Also ich denke, das Musiktheater ist gewissermaßen eher die paradigmatische Form für die neue Musik als das reine instrumentale Konzert in diesem Sinne. In diesem Sinne spreche ich dann auch von einer gehaltsästhetischen Wende, die zumindest dieses Problem, dass die neue Musik ihren Neuheitsanspruch eben über Materialfortschritt nur noch schlecht einlösen kann, das wäre dann eben eine denkbare Alternative, die ich für produktiv halte. Auch für den Musikkritiker war es bequem, sich auf den Materialfortschritt zu stützen. Ein geeignetes Kriterium schien gefunden. Erstens, es war universell, konnte also von allen mehr oder weniger kundigen Hörern ausgemacht werden. Zweitens, es stützte sich auf etwas Neues. Und neu sollte eine musikalische Idee schon mindestens sein, wenn man neue Musik machen wollte. Und drittens ließ sich nicht zuletzt das musikalisch Neue in einem Stück am Grad seiner Verneinung musikalischer Traditionen analysieren. Quasi als Gegenbild zur Dur-Moll-Harmonik. Aber nun, wenn das Neue im 21. Jahrhundert als paradigmatisches Kriterium ausgedient hat, wie lässt sich neue Musik dann noch bewerten, Herr Lehmann? Ich denke, die Situation des Musikkritikers ist da keine andere als die des Literaturkritikers oder des Kritikers in den bildenden Künsten. Also da geht es immer darum, genau diese Stelle, wo sich die innerästhetische Arbeit mit den Weltgehalten trifft, genau diese Stelle muss man ja auch in diesen Kunstwerken finden, in der Literatur und in der bildenden Kunst. Und dasselbe ist dann eben auch für die Musikkritiker ein Punkt. Also sie können sich dann eben nicht mehr einfach nur auf die musikwissenschaftliche Analyse von Partituren beschränken. Das ist dann eben zu wenig. Und es ist ja auch nicht kommunikabel in einer größeren Öffentlichkeit. Es kommt noch hinzu, dass in einer Internetkultur es extrem wichtig wird, dass man eigentlich irgendwie auch eine Botschaft hat und diese Botschaft eben rüberbringen kann. Also das ist so ein Kommunikationserfordernis, was diese Internetkultur mit sich bringt. Also ich glaube auch nicht mehr, dass man sich als elitäre Kunstszene weiterhin definieren und begreifen kann. Also dieses Selbstverständnis herrscht durchaus noch vor. Junge Künstler wie Nils und Keidler wissen das längst. Sie suchen die digitale Öffentlichkeit und holen die neue Musik damit heraus aus ihrer ästhetischen Isolation. Ich versuche eigentlich Sachen zu machen, die sich nach Möglichkeit A entweder irgendwann selbst tragen oder B, ich finanziere einfach meine Kunst mit anderen Mitteln. Also ich habe lange Zeit Werbung gemacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich habe eben keine Lust, abhängig zu sein von Stipendien, Stiftungen und sonstigen Wohltätern. Also die Projekte, die ich mache, sind immer irgendwie auf Breitenwirksamkeit angelegt und nicht auf, ich hoffe, dass ich irgendwo einen mit dem Konzept überzeugen kann und hinterher kommen 30 Leute zu der Vorstellung. Das Wichtigste ist einfach, dass man eine Kunst schafft, die irgendwie halt gut und interessant ist für andere Menschen. Und dann Schritt und Schritt findet man irgendwie auch Leute, denen es gefällt. Also musst du irgendwie schon irgendwie präsent sein, du musst irgendwie regelmäßig auf Facebook oder auf einem Blog wahrnehmbar sein. Und dann läuft es mit der Zeit, aber zumindest bei mir ist es so, läuft es immer besser. Geld verdienen tue ich im Internet so gut wie gar nichts. Damit rechne ich auch nicht. da bin ich als Künstler nach wie vor auf eine ziemliche Mischkalkulation angewiesen von Kompositionsaufträgen, Stipendien, Preisen und die paar Groschen von der GEMA und Vorträge halten und unterrichten. Johannes Kreidler und Anselm Venezian-Nehls verfolgen ganz unterschiedliche Konzepte. Kreidler, der gerade den wichtigen Kranichsteiner Musikpreis gewonnen hat, taucht als Protagonist auch bei den bedeutenden Festivals der neuen Musik auf. Im Oktober wird eines seiner neuen Werke bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt. Nehls hingegen findet neue Musik in ihrer herkömmlichen Form oft sehr oldschool, wie er sagt. In einem Punkt sind sich jedoch beide einig. Die Digitalisierung wird nicht zur Ablösung traditioneller musikalischer Handwerkskunst führen. Die Erfindung der Notenschrift hat nicht das lebendige Musizieren verdrängt und die CD nicht das Konzerterlebnis. Ebenso wenig werden die digitalen Mittel und Medien die althergebrachte Musik auf klassischen Instrumenten vertreiben. Das Netz ist nur eine Seite des Lebens. Also ich bin nicht völlig abgetaucht in der virtuellen Welt, sondern ich sehe auch eher die Gegenwart und Zukunft in der Verschmelzung oder Verschränkung von diesen beiden Welten. Und so bin ich als Komponist selbstverständlich mit realen Musikern zugange und auf tatsächlichen Festivals und auch im guten alten Rundfunk bin ich sehr gerne zu Hause und höre auch selber weiterhin sehr gerne die öffentlich-rechtlichen Radioanstalten. Und der andere Teil ist, dass ich dann aber eben Aufführungen aus dem Konzertsaal wiederum dann als Filmaufnahme und Audioaufnahme ins Netz stelle und da eine weitere Verbreitung dafür schaffe. Im Konzertsaal kann es ja sein, dass nur 30 Leute da waren, aber dann können es viel mehr noch diese Aufführung, die ja teuer und aufwendig war, doch noch mehr Leute vielleicht in den Genuss kommen. Es müssen nicht alle ins Netz gehen, es soll ja irgendwie alles geben. Ich bin da auch durchaus für Pluralismus und auch die analoge Welt soll in ihrem Recht durchaus bestehen bleiben. Da sehe ich irgendwie ganz viele Möglichkeiten im Verhältnis analog-digital. Man kann immer tolle Projekte machen, die nicht sich irgendwie dem Fortschrittsdrang unterwerfen. Also man kann immer sagen, ich mache was komplett Analoges. Wir als Heavy Listening, also ich und mein Kollege Karl, unser nächstes Projekt wird komplett analog sein. Wir machen tatsächlich eine Vinylschallplatte. Und das kann genauso zeitgemäß sein wie alles andere. Froh, wenn es nicht mehr nur einen Mainstream gibt, sondern wenn durch diese riesigen Mengen an Musik, die verbreitet werden und natürlich auch die Verbindung zwischen den Menschen durch das Internet sich da ganz eigene Kulturen etablieren, sei das jetzt irgendwie, dass sich Fans auf Spotify treffen oder auf YouTube oder sonst in Foren und Blogs oder Facebook, wo es dann eben Facebook-Gruppen auch für die Freunde der neuen Musik gibt und dann haben auch Stücke von Stockhausen oder Xenakis auf YouTube beachtlich hohe Klickzahlen. Das finde ich als einen positiven Fortschritt grundsätzlich. Das, womit man arbeitet, prägt natürlich immer das, was hinten rauskommt. Wenn ich mich ans Klavier setze, dann kommt da was anderes raus, als wenn ich mich an Kontrabass setze. Genauso gut kommt was anderes raus, wie wenn ich mich jetzt an den Computer setze. Und da wiederum bestimmt natürlich auch die Art, wie ich arbeite, das, was hinten rauskommt. Ich persönlich mag es gerne sehr flexibel zu arbeiten. Und natürlich hat der Computer noch einen Anteil daran, wie das jetzt ganz konkret geworden ist. Aber ich habe ja sehr viel selbst definiert an dem Ganzen. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann hat man heute auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Dinge selbst zu definieren. Natürlich hat man umso mehr Möglichkeiten, einfach alles aus der Konserve zu holen. Und es gibt 600 Millionen iPhone-Apps, die alle irgendwelche unterschiedlichen Preset-Sounds haben und da kann man sich dann halt ransetzen und sofort irgendwas machen, was toll klingt. Andererseits wird das halt auch nach 5 Minuten langweilig. Auch der Philosoph Harry Lehmann macht sich wenig Sorgen um die traditionelle Handwerkskunst der Musik. Neu nachgedacht werden müsse aber über die Bewertungsmaßstäbe derjenigen, die Musik kritisieren. Das ist das Anliegen seines 2012 herausgegebenen Bandes Autonome Kunstkritik, der Artikel verschiedener Wissenschaftler und Kunstkritiker versammelt. Ich gehe prinzipiell davon aus, dass die neue Musik auch in 100 Jahren mit alten Instrumenten gespielt wird. oder ein Großteil davon. Also ich glaube, dass 500 Jahre oder noch länger Instrumentenbau die ästhetischen Möglichkeiten, also die unser Hörapparat auch bereithält, ausgeschöpft hat. Ich glaube nicht, dass man die Wahrnehmung noch so stark überraschen kann, wenn man jetzt elektronische Instrumente baut. Das glaube ich nicht. Deswegen halte ich es erstmal für durchaus sinnvoll, an den alten Instrumenten festzuhalten. Zum Zweiten eben ist es auch gut, wenn damit diese Brücke zur musikalischen Tradition nicht abbricht. Und drittens gibt es natürlich immer noch diesen Aspekt, dass Musikanten dann auf der Bühne stehen und dass es diese Live-Aufführung gibt. Das wird weiterhin der Kern von neuer Musik bleiben. Es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man diese institutionalisierte Aufführungsform hat, dass einfach Musiker auf der Bühne sind, dass man sich gewissermaßen treffen kann zu diesen Festivals, dass man diesen Live-Kontakt hat. Das wird in einer Gesellschaft, die so viele Angebote bereithält im Internet, einfach auch wichtig sein und vielleicht sogar noch wichtiger werden, dass man solche Orte kreieren kann. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht an das Ende dieser Musiktradition mit den mechanischen Instrumenten. Der Zukunft sehen Johannes Greidler, Anselm Venezia-Nehls und Harry Lehmann also gelassen entgegen. Zumindest was die Musik betrifft. Anders sieht das zum Beispiel bei, sagen wir mal, Naturkatastrophen aus. Die junge amerikanische Komponistin Lea Meer schrieb kürzlich ein Musiktheaterstück, das auf einem Vortrag mit PowerPoint-Präsentation von Harry Lehmann basiert. Ihre Oper trägt den Titel »Von Sodom und Gomorra nach Berlin« und sie handelt von Naturkatastrophen. Uraufgeführt wurde das Werk 2012 bei der Münchner Biennale. Die gesamte Oper von Lea Meer können Sie sich übrigens auf dem Videoportal YouTube im Internet anschauen. Unsere Sendung schließt mit einem Ausschnitt. Die Philosophische Rechtfertigung Gottes von Gottfried Wilhelm Leibniz, die er Roman. Candide oder der Optimismus, in welchem er diese alte metaphysische Rechtfertigungslehre von Leibniz nach allen Regeln der Kunst verspottete. Wenn das die beste aller möglichen Welten ist, dann möchte ich erst die übrigen sehen. Politisch in eine Dauerdepression Horizonte in BR Klassik, heute über neue Medien, neues Hören, neues Komponieren, neue Musik. Die Autorin der Sendung war Christine Amme.